Antifragilität. Bitcoin ist die Verkörperung von Nassim Taleb's Idee der Antifragilität, der Fähigkeit, aus Widrigkeiten und Störungen einen Nutzen zu ziehen. Bitcoin verhält sich nicht nur robust gegen Angriffe, sondern kann sowohl auf technischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene als nicht fragil bezeichnet werden. Während alle Versuche, Bitcoin zu vernichten, bisher gescheitert sind, haben die vielen Fehlversuche Bitcoin gestärkt, indem die Programmierer dank der Versuche Schwachstellen identifizieren und diese beseitigen konnten. Darüber hinaus ist jeder weitere vereitelte Angriff auf das Netzwerk eine Kerbe im Holz von Bitcoin und eine weitere Bestätigung und Werbung für alle Teilnehmer und Außenstehenden zugunsten der Sicherheit des Netzwerks. Ein globales Team von freiwilligen Softwareentwicklern, Prüfern und Hackern hat ein professionelles, finanzielles und intellektuelles Interesse an der Arbeit und Verbesserung oder Stärkung des Bitcoin-Programmcodes und Netzwerks entwickelt. Jegliche Unregelmäßigkeiten oder Schwächen, die in der Spezifikation des Programmcodes gefunden werden, motivieren einige dieser Programmierer dazu, Lösungen anzubieten, sie zu diskutieren, zu testen und sie dann den Netzwerkmitgliedern zur Annahme vorzuschlagen. Die einzigen Änderungen, die bisher stattgefunden haben, waren operative Änderungen, die es ermöglichen, das Netzwerk effizienter zu betreiben, aber nicht Änderungen, die das Wesen von Bitcoin in seiner Funktionsweise verändern. Diese Programmierer können Bitcoin-Token besitzen und somit einen finanziellen Anreiz haben, daran zu arbeiten, dass Bitcoin weiter wächst und erfolgreich ist. Der anhaltende Erfolg von Bitcoin belohnt diese Programmierer wiederum finanziell und ermöglicht es ihnen dadurch, mehr Zeit und Mühe in die Wartung von Bitcoin zu investieren. Einige der prominenten Entwickler, die an der Aufrechterhaltung von Bitcoin arbeiten, sind durch ihre Investitionen in Bitcoin so vermögend geworden, dass sie ihre freiwillige Arbeit zu ihrer Hauptberufstätigkeit machen konnten, ohne von jemandem bezahlt zu werden. In Bezug auf die Medienberichterstattung scheint Bitcoin eine gute Verkörperung des Sprichwortes »Jede Publicity ist gute Publicity« zu sein. Als neue Technologie, die nicht einfach zu verstehen ist, hat Bitcoin immer eine unpräzise und geradezu feindliche Medienberichterstattung erhalten, wie es bei vielen anderen Technologien der Fall war. Die Website 99bitcoins.com hat mehr als 200 Beispiele von prominenten Artikeln gesammelt, die im Laufe der Jahre den Untergang von Bitcoin ankündigten. Einige dieser Autoren empfanden Bitcoin als einen Verstoß gegen ihre Weltanschauung, in der Regel in Verbindung mit der staatlichen Theorie des Geldes oder dem keynesianischen Glauben an die Bedeutung einer elastischen Geldversorgung, und weigerten sich, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass sie falsch liegen könnten. Stattdessen kamen sie zu dem Schluss, dass die Existenz von Bitcoin falsch sein muss, weshalb sie den baldigen Untergang der Währung voraussagten. Andere glaubten fest daran, dass Bitcoin sich ändern müsse, um seinen Erfolg aufrechtzuerhalten, und als sie es nicht schafften, die Währung so zu verändern, wie sie es wollten, kamen sie zu dem Schluss, dass sie untergehen wird. Die Angriffe dieser Kritiker auf Bitcoin führten dazu, dass sie darüber schrieben und die Währung bei einem immer breiteren Publikum bekannt machten. Je mehr sich der Tonfall für die Nachrufe verschärfte, desto mehr wuchsen die Rechenleistung, die Transaktion und der Marktwert. Vielen Bitcoin-Anhängern, darunter auch dem Autor dieses Buches, wurde die Bedeutung von Bitcoin eigentlich nur durch die Feststellung bewusst, wie oft die Währung abgeschrieben wurde und wie erfolgreich sie weiterhin funktioniert. Sämtliche Nachrufe waren nicht in der Lage, Bitcoin zu stoppen, sondern haben scheinbar dazu beigetragen, dass die Währung mehr Aufmerksamkeit erregt. Sie haben die Öffentlichkeit neugierig darüber gemacht, dass Bitcoin trotz all der Feindseligkeiten und schlechten Presse, die er erfährt, weiterhin funktioniert. Ein gutes Beispiel für die Nicht-Fragilität von Bitcoin ergab sich im Herbst 2013, als das FBI den mutmaßlichen Eigentümer der Silk Road-Website verhaftete, die ein wirklich freier Online-Marktplatz war, auf dem die Benutzer alles online kaufen und verkaufen konnten, was sie wollten, einschließlich illegaler Drogen. Da Bitcoin in der Öffentlichkeit mit Drogen und Kriminalität in Verbindung gebracht wird, sagten die meisten Analysten voraus, dass die Schließung der Website das Ende von Bitcoin bedeuten würde. Der Preis fiel an diesem Tag von etwa 120 auf 100 Dollar, erholte sich aber kurzfristig wieder und begann daraufhin einen sehr schnellen Anstieg, bei dem ein Bitcoin innerhalb weniger Monate einen Wert von 1200 Dollar erreichte. Bis heute ist der Bitcoin-Preis nie wieder auf das Niveau zurückgefallen, das er vor der Schließung der Silk Road hatte. Indem Bitcoin die Schließung der Silk Road unbeschadet überlebte, bewies die Währung, dass sie weit mehr als eine Währung für verbrecherische Aktivitäten ist und profitierte dabei von der kostenlosen Werbung durch die Medienberichterstattung über die Silk Road. Ein weiteres Beispiel für die Nichtfragilität von Bitcoin ereignete sich im September 2017, nachdem die chinesische Regierung die Schließung aller chinesischen Bitcoin-Börsen bekannt gab. Während die erste Reaktion eine Panik mit einem Preisverfall von etwa 40% auslöste, dauerte es nur wenige Stunden, bis sich der Preis erholte, und innerhalb weniger Monate hatte sich der Preis gegenüber dem Stand von vor dem Verbot der Regierung mehr als verdoppelt. Während ein Börsenverbot für den Bitcoin-Handel und die damit einhergehende Verringerung der Liquidität als Hindernis für die Einführung von Bitcoin angesehen werden könnte, scheint es nur dazu beigetragen zu haben, das Leistungsversprechen von Bitcoin zu verstärken. In der Folge begannen mehr und mehr Transaktionen außerhalb von Chinas Börsen stattzufinden, wobei das Volumen auf Websites wie localbitcoins.com explodierte. Es kann durchaus sein, dass die Aussetzung des Handels in China genau das Gegenteil des beabsichtigten Effekts bewirkt hat, da die Aussetzung die Chinesen dazu brachte, ihre Bitcoins langfristig zu behalten und nicht kurzfristig zu handeln.